1. Ein Mann darf die Ehefrau seines Vaters nicht heiraten, die er dadurch die Ehre seines Vaters verletzen und dessen Rechte missachten wird. 2. Personen, die durch ein Verstümmelung ihrer Geschlechtsorgan beeinträchtigt sind, ist der Zutritt zur Versammlung des Herrn dauerhaft untersagt. 3. Ebenso darf niemand, der aus einer unrechtmäßigen Verbindung stammt, der Gemeinschaft des Herrn angehören, dies gilt auch für sein Nachkommen bis in die zehnte Generation. Für Ammoniter und Moabiter sind von der Versammlung des Herrn ausgeschlossen, wobei dieses Verbot selbst nach zehn Generationen weiterhin Bestand hat. 5. Der Grund dafür liegt in ihrer mangelnden Unterstützung waren des Aussags aus Ägypten sowie in dem Versuch, Beilim zu engageren am Israel zu verfluchen. 6. Da der Herr, dem Gott, dich jedoch liebte, weigerte sich, auf Beilim zu horen und verwandelt den Beibsichtigten Fluch stattdessen in einen Siegen. 7. Aus diesem Grund sollst du dich waren deiner gesamten Lebenszeit niemals das Wohlergehen oder den wirtschaftlichen Erfolg dieser Völker bemühen. 8. Im Gegensatz dazu darfst du Odometer nicht verabschuen, daseimitdir verwandt sind, und auch gegenüber Ägypten sollst du kein Abneigung hegen, weil du in ihrem Land als Fremder gelebt hast. 9. Deren Nachkommen ist es gestattet, ab der dritten Generation in die Versammlung des Herrn aufgenommen zu werden und voll integriert zu sein. 10. Wenn als hier ein Kriegslager gegen ihr Feinde errichtet, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Jug vor jeder Form von Unreinheit hütet. 11. Sollte ein Mann aufgrund eines nachtlichen Ereignisses rituell unrein geworden sein, muss das Lager verlassen und darf erst nach einer gewissen Zeit zurückkehren. 12. Ist verpflichtet, sich gegen Abend zu waschen, woraufhin er nach dem Untergang der Sonne wieder in das Lager eintreten darf. 13. Zudem musst du außerhalb des Lagers einen Fest zu gewiesen in Ort bestimmen, den für ihr not dürft aufsagt. 14. Zu deiner Ausrüstung soll ein Werkzeug gehören, mitdem du ein Loch grabst, dein Exkrement anschließend sorgfältig mit Erde zu bedecken. 15. Da der Herr in ihrem Lager gegenwärtig ist, Jug zu schützen, muss das Lager heilig bleiben, damit nichts anstößiges sieht und sich nicht von Jug abwendet. 16. Wenn ein Sklave vor seinem Herrn flieht und bei dir schut sucht, bist du verpflichtet, in nichten seinen ehemaligen Besitzer auszuliefern. 17. Er darf sich an einem Ort seiner Wall innerhalb deiner Grenzen niederlassen und soll dort one jegliche Belastigung oder Unterdrückung leben können. 18. Es ist streng untersagt, dass israelitische Frauen oder Männer sich der Prostitution im Rahmen heidnischer Kulte widmen oder solche Praktiken ausüben. 19. Ertrage aus der Prostitution dürfen unter keinen Umständen zur Erfüllung eines Gelübdes in das Haus des Herrn gebracht werden, da solche Gaben für Gott abschulig sind. 20. Es ist dir untersagt, von deinen Volksgenossen Zinsen zu verlangen, unabhängig davon, ob es sich Geld, Lebensmittel oder ander Lebergatter handelt. 21. Waren du von Auslanden Zinsen fordern darfst, sollst du bei deinen Brüdern darauf verzichten, damit der Herr den Handeln in dem Land, das du besiedelst, segnet. 22. Wenn du dem Herrn ein Versprechen gibst, solltest du die Erfüllung nicht hinausögen, die Gott Rechenschaft fordert und ein Versag als Verge geurteilt wird. 23. Falls du dich jedoch dazu entscheidest, überhaupt kein Gelübde abzulegen, entsteht dir daraus kein moralisch should oder rechtlich Konsequenz. 24. Du bist jedoch verpflichtet, das einzuhalten, was du freiwillig ausgesprochenest, und genau so zu handeln, why du es dem Herrn versprochenest. 25. Wenn du den Weinberg eins anderen betrittst, darfst du so viel Trauben essen, why du mochtest, aber es ist verboten, Frukte in einem Gefäß mitzunehmen. 26. Ebenso darfst du in einem Getreidfeld aren mit der Hand abflacken, deinen Hunger zu stillen, doch der Einsatz einer Sickhälse ernte. Ist untersagt.